Dies ist die tragische Geschichte eines verkorksten Liedes. Ich ging damals frohen Mutes ins Studio und nahm mein selbstverfasstes Lied auf. Ein Lied so recht für junge Menschen von heute. Doch dann kam ein Produzent und entfernte alle Worte, die seiner Meinung nach jugendgefährdend oder zweideutig wären. Hier ist das Ergebnis. Ich sagte mir, du musst hier endlich raus. Kauf dir ein Ticket und flipp lieber aus. Ich wette, du hast nie geglaubt, ich war. Jetzt lebe ich schon ein Jahr auf Ibiza. Inzwischen hab ich sogar Spanisch drauf. Bin nur am Strand mit sonnenbrauner Haut. Du glaubst es nicht, ich trag nen Ring im Ohr und komm mir richtig super vor. Ich bin gut drauf und ich schlaf gern lang. Frühstück fängt bei mir erst mittags an. Die Sonne streichelt das ganze Jahr. Wer braucht dich? Ich hab Ibiza. Ich bin gut drauf und trink roten Sekt. Weiß es jetzt, wie gut Paella schmeckt. Und steh mit Freunden abends an der Bar. Wer braucht dich? Ich hab Ibiza. Pünktlich 6:30 Uhr Lenker wirft mich aus den Federn. Und wie das meistens geht, ist es längst zu spät. Ich bin schon unterwegs auf den vier Rädern. Und in den Büros geht der Stress erst los. Der Boss macht mir das Leben schwer. Dann schließe ich die Augen und mach erstmal Pause und träum vom eigenen Haus am blauen Meer. Ich hab nen Bungalow in Santa nirgendwo, mit Palmenstrand und Sonne vor der Tür. Da lieg ich stundenlang und amüsiere mich dann. Die Frau von meinem Chef liegt neben mir. Ich hab nen Bungalow in Santa nirgendwo, da flieg ich jede Frühstückspause hin. Am Schreibtisch bin. Für den Abend dann hab ich mein Programm. Ich geh zu Freunden in die Kneipe. Doch ich verliere beim Skat und auch der Automat macht mich hier so langsam pleite. Völlig abgebrannt steh ich an der Wand. Nur keine Sorgen, ich zahle morgen. Und als Sicherheit, da hab ich was für Sie. Ich hab nen Bungalow in Santa nirgendwo, mit Palmenstrand und Sonne vor der Tür. Da lieg ich stundenlang und amüsiere mich dann. Die Frau von meinem Chef liegt neben mir. Ich hab nen Bungalow in Santa nirgendwo, da flieg ich jede Frühstückspause hin. Allein, denn du bist abgehauen. Ich rauch die letzte Zigarette hier und steck sie in die leere Dose Bier. Wenn man sie gehen lässt, kriegt man den Rest. So basta, mein Entschluss steht fest. Ich sag dir, du oder keine, du ganz alleine bist meine Nummer. Ich lieb dich so. nach einigen Tagen, ich fühl mich nicht frei. Hab an uns oft gedacht, dabei raus kam weder noch. Ich sitz in der Tinte und werf eine Münze hoch. Kopf oder Zahl, zum nächsten Mal spiel ich das Spiel heute Nacht gegen dich. Herz und Verstand völlig im Brand und der Verlierer dabei, der bin ich. Kopf oder Zahl, völlig egal, wie das Ergebnis am Ende auch steht. Lieber verlieren, als dich riskieren, dass es mit uns wieder weitergeht. Einerseits ist es gut, aber leicht ist es nicht. Andererseits wird es schwer sein, die Stunden so leer sein, allein ohne dich. Ich dir hinterher, dafür ist mein Stolz zu groß. Ich starr auf die Wände, was mach ich am Ende bloß? Kopf oder Zahl, zum x-ten Mal spiel ich das Spiel heute Nacht gegen dich. Herz und Verstand völlig im Brand und der Verlierer dabei, der bin ich. Kopf oder Zahl, völlig egal, wie das Ergebnis am Ende auch steht. Lieber verlieren, als dich riskieren, dass es mit uns wieder weitergeht. Ich seh, du hast mal wieder Stress mit ihm. Und darum, deine Sucht nach ihm, die macht dich schon ganz blind. Du bist enttäuscht und fragst mich nun, was würdest du an meiner Stelle tun? Ich sag dir, Mann, du hast was Besseres als den verdient. An deiner Stelle nehm ich mich. Ich bin doch optimal für dich. Ich habe Zeit wie heute, du seine Checks dabei. Und außerdem bin ich noch frei. An deiner Stelle nehm ich mich. Wer mich am besten kennt, bin ich. Und wär ich heute du, da wüsste ich, was ich tu. Und wär in mich verliebt. Nehm ich einfach meins. Und darum komm noch etwas näher ran und hol es dir. An deiner Stelle nehm ich mich. Ich bin doch optimal für dich. Ich habe Zeit wie heute, du seine Checks dabei. Und außerdem bin ich noch frei. An deiner Stelle nehm ich mich. Wer mich am besten kennt, und wer in mich verliebt, in du. Ah, hurra! Und ich frage dich, Spieglein, oh Spieglein, oh Spieglein an der Wand. Ist die Schönste im Land durchgebrannt? Sitzt sie hinter den Bergen? Mit mehreren Zwergen Hand in Hand. das Land. Es ist spät am Samstagabend und ein Prinz ist ganz allein und sein Schloss im vierten Stock ein kleiner Raum. An der Wand, da hängt ein Spiegel und da schaut er dauernd rein und er fragt nach der Prinzessin, denn die ist abgehauen. dass ich im Lotto was gewonnen hab. Da rufst du wieder an und willst wieder zu mir. Das könnte dir so passen, passen, mich zuerst versauern lassen, lassen. Und auf einmal willst du Zucker von mir. Ja, ich weiß, das könnte dir so passen, passen, doch da ist nichts mehr zu machen, machen. Denn in meinem Kopf, da hat es gebiet und ich hab mich wieder verliebt. Ich kenn die 99 Tricks von dir, hab sie gelernt, das war nicht schwer. Hab 100 Mal geschworen, ich fang von vorne an. geht's um dich und mich. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, das schaffst du nicht. Ja, spürst du nicht, ich brauche dich. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, das schaffst du nicht. Du weißt genau, ich liebe dich. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, das schaffst du nicht. Das gibt es doch gar nicht. Dieser verdammte Produzent macht mir meine ganze Karriere kaputt. Mein ganzes Lied hier, das kann man doch nicht mit mir machen. Wenn ich den in die Finger kriege, diese verdammte Filzlaus, diesen dreckigen Kulturbanausen, der will mir erklären, wie man ein Lied schreibt. Donnerwetter, ich bin doch ein Star.